Es wurde eine neue Briefmarke mit der alten Landkarte in Gestalt des koreanischen Tigers herausgegeben. Diese koreanische Landkarte war in den 1920er Jahren geschaffen worden, und zwar durch die Symbolisierung der koreanischen Topographie in Form des tapferen koreanischen Tigers. Das war ein Protest gegen den japanischen Imperialismus, der nach der Eroberung Koreas tollkühn versucht hatte, sogar die Vor- und Familiennamen der Koreaner und die koreanische Sprache und Schrift abzuschaffen. Bei der Landkarte stellt die Wirbelsäule des Tigers den großen Gebirgszug Baekdu dar und die Streifen am Fell des Tigerkörpers, die Gebirgsketten, ausgehend vom großen Gebirgszug Baekdu.